Jetzt, wo alle wissen, dass Dunetschka Pjotr Petrowitsch heiratet, hat sich auch mein Kredit plötzlich gebessert und ich weiß bestimmt, dass Afanassi Iwanowitsch mir jetzt auf Konto der Pension sogar bis zu 75 Rubel zu leihen bereit ist, so dass ich dir vielleicht 25 oder gar 30 Rubel schicken kann. Ich würde noch mehr schicken, aber ich fürchte unsere Reisekosten. Und wenn Pjotr Petrowitsch auch so gut war, einen Teil der Ausgaben für unsere Reise nach der Residenz zu übernehmen, er hat sich nämlich erboten, unser Gepäck und einen großen Koffer auf seine Rechnung hinzuschicken, er arrangiert es in irgendeiner Weise durch Bekannte, so müssen wir doch noch bedenken, dass man in Petersburg nicht ohne eine Kopeke ankommen kann und wenigstens für die ersten paar Tage das Nötige haben muss. Wir haben übrigens schon alles genau überschlagen und es zeigte sich, dass uns die Reise nicht zu teuer zu stehen kommen wird. Von uns bis zur Eisenbahn sind es nur 90 Werst und wir haben für jeden Fall mit einem bekannten Bauern und Fuhrwerksbesitzer schon abgeschlossen. Die weitere Reise aber mit der Eisenbahn werden wir, ich und Dunetschka, glücklich und zufrieden in der dritten Klasse machen. Dann bringe ich es vielleicht fertig, dir nicht 25, sondern 30 Rubel zu schicken. Nun aber genug. Zwei Bogen habe ich vollgeschrieben und es ist kein Platz mehr da. Unsere ganze Geschichte habe ich dir erzählt, aber es hatte sich ja auch ein Haufen Ereignisse angesammelt. Jetzt aber, mein teurer Rodja, umarme ich dich bis zu unserem nahen Wiedersehen und sende dir meinen mütterlichen Segen. Rodja, liebe deine Schwester Dunja, liebe sie so, wie sie dich liebt und vergiss nicht, dass sie dich unermesslich mehr als sich selbst liebt. Sie ist ein Engel und du, Rodja, bist unser Alles, unsere ganze Hoffnung und unser Trost. Wenn du nur glücklich bist, dann werden auch wir glücklich sein. Betest du auch zu Gott, Rodja, wie früher? Und glaubst du auch an die Güte des Schöpfers und unseres Erlösers? Ich fürchte schon in meinem Herzen, ob nicht der neueste moderne Unglaube auch dich berührt hat. Wenn es so ist, dann bete ich für dich. Erinnere dich, Liebling, wie du als Kind, als dein Vater noch lebte, auf meinem Schoß deine Gebete stammeltest und wie glücklich wir damals alle waren. Lebe wohl oder besser, auf Wiedersehen. Ich umarme dich innig und küsse dich unzählige Male bis in den Tod, deine Pulcheria Raskolnikova.